Jo, nach Erfurt, kurz hintereinander sogar noch ein zweites Event. Ich werde richtig zum Eventgänger, wenn es im Hintergrund so ein bisschen raschelt. Ich bin jetzt gerade im Hotel angekommen, habe gerade geduscht und hüpfe jetzt splitternackig durchs Zimmer. Tja, mit dem Kopfkino müsst ihr jetzt leben. Und ich ziehe mich gerade an. Und dann geht's zu Dosen, Brot und Spiele, heißt das, glaube ich. Naja, das werde ich ja verlinken. Das ist die Stadtmeisterschaft. Dieses Mal in Hannover. Und wir können eigentlich immer nur meckern. Wir müssen auch versuchen rauszufinden, was daran so viele zieht. Naja, so viele. Aber doch einige ja zieht. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt gerade angekommen im Hotel. Und muss jetzt mal gucken. Es heißt übrigens, genau, Gästeresidenz Pelikanviertel. Gästeresidenz Pelikanviertel. Und also wenn ihr nach Hannover kommt, kann ich das echt empfehlen. Ich habe hier für ein Einzelzimmer gerade mal 60 Euro bezahlt, also 59 Euro bezahlt. Da ist das Frühstück schon inklusive. Parken müsste man extra bezahlen, aber draußen auf der Straße waren ehrlich gesagt mehr als genug Parkplätze. Ich glaube, das ist gar kein Problem. Und das ist ein sehr eigenwilliges Hotel. Ist eher so eine Mischung zwischen Wohnungen und Hotel. Also man kann hier auch Langzeit mieten. Also für mehrere Monate oder so. Also so ein Guesthaus, wie sich das nennt. Und das ist eine ehemalige Fabrik. So, dass mein Zimmer hier mal eben 6 Meter Deckenhöhe hat. Eine komplette Küche habe ich hier mit drin. Ein schönes kleines Bad. Also ist schon echt, ja, ist ein witziges Hotel. Und ich finde 59 Euro inklusive Frühstück, da kannst du nur gar nichts zu sagen. Also, ne, wenn ihr nach Hannover kommt mal und euch im Nordosten ist das hier so in etwa aufhalten wollt, dann kann das hier ein gutes Ziel sein. Früher wurden hier wohl Pelikanfüller hergestellt, aber ich glaube, die nehmen auch ehemalige GR-Benutzer, also von daher wird es schon gehen. Also ist echt schon skurril, also lange Gänge, geile Zimmer, Ausblick nach draußen, die anderen ehemaligen Industriegebäude sind auch alle in irgendwas umgebaut. Also das ist schon, da hat schon fast so ein bisschen was von Lost Place Erforschung, obwohl es gar nicht Lost ist. Ist aber einfach was Besonderes. Skurril, aber schön, kann ich also empfehlen. So, das soll das Einladung mal sein. Ich werde das im Prinzip genauso machen wie in Erfurt. Da hat sich keiner beschwert, kann also nicht so schlimm gewesen sein. Das heißt, ich werde einfach überall mal so versuchen, ein paar Eindrücke einzufangen und rüberzubringen, ja, wieso man auf dieses Event geht, wie die Leute so drauf sind und ja, ob es Spaß macht oder nicht. Mal gucken. Ich habe keinen Plan über die Caches, ich betreue die doch nur. Du hast du überdenkt diesen Satz nochmal eben. Ich betreue die nur, dass sie nicht kaputt gemacht werden. Ja. So, und jetzt komm her. Ach, ja. Hier tanzen sie YMCA, das hatten wir schon. Hier tanzen sie YMCA. Ja. Du brauchst gar nicht aufhören, du redest eh schon. Ich nehme schon auf, also von daher ist sowieso zu spät. Meine liebste Lydia, jetzt musst du mir das erklären. Den hatten wir schon. Also wir müssen ihn einmal beschreiben, das mache ich auch gerne. Ist ein Display drin, ich schätze mal so 7, 8 Zoll. Ja. Und... oh, das ist cool, das ist gerade, dass das langläuft. Stefan W., Anja, Christian, Andreas und Stefan S. und noch etliche mehr tanzen zu YMCA, was hier gar nicht drauf sein darf, sonst kriege ich wieder Probleme mit der GMA. Und in dem Video werden Zahlen, ne, im Video passiert was, was man machen muss, damit genau. Man später das Schloss aufmacht. Wir wollen das ja nicht spoilern, genau. Und davor sind... also mit ganz viel Liebe ist hier was gebastelt, ja, halt. Ne? Man könnte sagen, bestimmt 100... 1000 Fans. Ja, ganz viel, nee, aber sind bestimmt 100 kleine Figuren, die sie da aufgeklebt. Ja, genau. Also saucool. Vierjähriger Kasten, man kann ihn aufmachen. Mhm. Das Aufgeklappte sind die Fans, die auf diese riesen Leinwand gucken. Und auf da der Leinwand muss man was rausfinden, sagen wir es mal so. Genau. Und dann kriegt man das Schloss auf. Genau. Ist aber mit Strom, wie das auch immer gehen soll. Ich bin gespannt, soll aufgestellt werden bald. Heißt, oh, ich wollte das Schild nur hochheben. Public heißt Viewing. Public Viewing von... Urban Kescher. Urban Kescher, genau. D2, T1, ja, TA, ja, ist auch für Rollstuhlfahrer. Achso, ist aber ist noch nicht veröffentlicht, ne? Richtig. Nee, ist noch nicht veröffentlicht. Okay. Ist im Bereich Hannover, wird es das geben? Nee. Wieso nee? Die kommen ja von ganz Deutschland, ne? Das ist jetzt so Nordrhein-Westfalen, ja, ne? 52 ist Nordrhein-Westfalen. Na gut, dann sind wahrscheinlich hier gelistet. Also guck mal, da ist Hannover. Ja, aber ich weiß ja, wo die herkommen. Also es wird schon sicherlich erst nur Nordrhein-Westfalen werden. Darf man jetzt die GC-Nummer? Nee, die sage ich nicht. Wir wollen ja nur beschreiben, was es hier genau, gibt. So, erzählen wir mal die anderen jetzt hier. Ja, also das ist jetzt natürlich ein ganz schöner Cache-Ride von also Saarland halt, ne? Saar-Insekt, ne? Und das ist eben halt, dass auch Kinder mal was sehen können. Ach, Insekt? Ich bin da eben nicht drüber. Das las ich so Saar-Insekt, aber ja, Saar-Insekt. Genau. Und da können halt also auch Kinder eben halt, ne, praktisch auch mal ein bisschen, also da ist nicht so viel Technik verbaut, da kann auch nichts kaputt gehen. Das wird sicherlich beständig sein und man kann eben halt wirklich da mal was also gucken und eben mit Natur verbunden. Sieht aus wie ein Insektenhaus so. Und wie, genau. Wie komme ich an den Cache? Muss ich was schrauben? Nee. Letztendlich ist es so gemacht. Ach, cool. Für Kinder halt. Ne, für mich. Das Frau Skuriös hat es verstanden. Ja, aber du brauchst ja noch die Nummer jetzt, oder was? Ja, das ist dann so eine andere Sache, wo man diese Zahlen hier bekommt. Ja, erzähl mal, wir sagen ja keine GC-Nummer dazu. Wir wollen ja mal Ideen sammeln. Die Leute sollen da auch Dosen legen, die gut sind. Und jetzt können wir mal endlich mal welche beschreiben, dass sie vielleicht auf Gedanken kommen. Ach so. Ah. Da sind ja, das kann man ja ruhig vorlesen. Ja, also vorlesen, im, ne? Listing steht drin, wie man darauf kommt. Wie viele dieser runden Holzstöcke mit Löchern befinden sich in den Südwestflügeln des Hotels? Also unten links. Das finde ich gut, dass es dabei steht. Ja, danke. Ich habe gedacht, wo weißt du denn so schnell, wo Südwesten ist? Ach so, ne? Ich gucke auch gerade über Osten. Das heißt, man muss nur die Löcher zählen? Ja, genau. Ach, cool, das ist ja nett gemacht. Ja, also es ist wirklich total nett. Und in der Mitte dann ist ein Safe. Genau, und da gibst du deinen praktischen Zahlencode ein und dann öffnet sich ist das. Ist aber auch wieder mit Strom, ne? Gibt es auch nochmal Caches ohne Strom? Nein. Oh, wobei ich heute, wo ich den gerade sehe, ich sage ja, also deswegen, wir spoilern ja nicht, weil wir ja nicht sagen, wo die sind. Ja. Ich habe heute einen Cache gemacht, wirklich cool, so ein großer Stein, bestimmt 30, 40 cm hoch, Fels. Da hat er ein Loch reingebohrt und so 4 cm Durchmesser. Ein Klettteil, das da so rein, also verschwand in dem Stein und eine Schnecke, an der musstest du ziehen, dann konntest du es rausziehen. Also, es sah schon doch, sah auf dem Fernsehen. Wow. Klar. Das also, war auch cool. Was ich hier also zu sagen habe, was ich sehr traurig fand, ist, dass der ein bisschen untergegangen ist. Es ist tatsächlich ein ganz liebevoller, gemachter, toller Vergo. Und es ist so, dass praktisch, als wir hier also das bewerten durften konnten an dem Tag, war zu wenig Zeit und der ist untergegangen und der ist also wirklich ganz toll programmiert. Und den gibt es aber tatsächlich, der ist hier schon gepublished worden in Hannover. Und die den Cache betreuen, die jetzt da wirklich was sagen können dazu, ja. Die stehen nämlich gerade neben uns. Also, wisst ihr? Okay. Verstummen alle, ja. Wo kommt der her überhaupt? Das ist hier vom auch von Saarländern. Hier Saarfuchs steckt da. Ah, okay, hinter, okay. Ne? Und die haben das wirklich programmiert. Mit dem Handy drauf tatsächlich? Also du nimmst das praktisch mit und musst das dann. Ist aber kein Fake-Handy, oder? Nein, das ist alles. Ne, genau, das ist der. Funktioniert, man muss es mal beschreiben. Polizei auch. Ich habe auch noch nicht gespielt, aber ich werde das dann, wenn es mal wieder mehr Ruhe gibt, ne? Ja. Werde ja. Ich das mal wirklich in Hannover halt du, auch. Du in Ruhe, Entschuldigung. Wenn wir mal wieder in Hannover sind, ne, würde ich den auch wirklich gerne auch mal spielen. Und der ist auch gepublished. Wir müssen ihn nur noch mal grob beschreiben. Also 15 cm hoch, Polizeiauto. Ich schätze mal, Playmobil oder irgendwie sowas. Ne? Jagd die Olsenbande. War ja auch ein Motto dahinter. Ganz viele haben sich dran gehalten. Es war das Motto halt mit der Olsenbande. Ja, aber jetzt, und obendrauf ein Handy. Aber was musst du denn jetzt? Ich verstehe noch nicht so ganz, was du machen musst. Wir haben ihn leider nicht gespielt. Ach so. Das ist ja das Problem. Das heißt, du musst den doch wahrscheinlich vor Ort finden, oder nicht? Du nimmst doch nicht das ganze Auto mit. Doch, und dann fährst du das ab, so weit. Was? Das Auto nimmst du nicht mit. Aber wozu ist denn ein Handy drauf? Ich habe keine Ahnung. Wer weiß das? Schade. Darum, wo ist denn der her? Sie will nur wieder flüchten hier. Keiner weiß es. Also man muss sich das vorstellen, hier steht ein großes grünes Auto und keiner weiß, wie es benutzt wird. So könnte man das auf den Punkt bringen. Das ist gut, ne? Ihr habt also hier ein Beispiel, das, wo keiner weiß, wie es funktioniert. Das finde ich gut. Das ist es schon wieder, ne? Es ist schade, aber er soll wirklich sehr gut sein. Es ist ein Werk. Steht denn da irgendwie was bei, wie es geht? Euer Polizeiauto ist vorbereitet. Nehmt die Sachen nun im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber ich glaube, das nimmst du das Auto aber nicht mit. Nee, das ist zu Fuß oder mit dem Rad. Dann muss man hier irgendwie. Ja, aber wann kommt dieses Auto zum Tragen? Das kommt gar nicht zum Tragen. Das ist nur Deko. Ach so. Weil man ja irgendwas vorzeigen muss. Alles klar. Ach so, ich fällt drauf. Ich habe mein Handy noch an. Ne? Wir schön verstrahlt, die Aufnahme macht aber nichts. Das sind die Leute gewöhnt. Dann ist das nur Zierde. Ich jetzt aber auch nicht. Nee. Aber letztendlich kannst du den hier, diesen Vergo jetzt in Hannover spielen, genau. Den durchdachten. Ne? Genau. Okay, also gibt es ein Vergo, wo praktisch ein Polizeiauto und mit dem fährst du durch die GA. So virtuell. Aber dann ist das doch keiner für diesen Wettbewerb. Ich dachte, hier sind die Dosen, wenn ihr verglichen. Ja, deswegen haben sie diese Dose hier eingereicht und den Werbegeld da drauf und haben es erklärt und hat keiner kapiert, deswegen ist er auch recht weit hinten gelandet. Ja, okay, kann ich jetzt aber in dem Sinne dann verstehen, wenn das wirklich nur ein Zierde ist. Ich habe es damals auch nicht kapiert. Wenn es irgendwie nur Zierde ist, dann... Ich fand es jetzt sehr schade, weil es hat da geschneit an dem Tag. Ne? Und dadurch ist es eben so gewesen, dadurch, dass es geschneit hat, hatte man kaum Zeit. Man hatte eh, und dann draußen das zu spielen, war halt nicht möglich. Und dementsprechend hat er leider nicht so viele Punkte bekommen, aber die durch... Das Durchdenken und eben praktisch das Programmieren eines Werkes. Das ist hier ungefähr, glaube ich, ein Hektar ist das sowas, die Spielfläche und man ist draußen und muss dann eben die. Ja, okay, aber du hast aber trotzdem keine Bastelarbeit, die du im eigentlichen Sinne einreichst, sondern das ist wirklich nur jetzt sozusagen steht oder stellvertretend für diesen Cache sozusagen. Programmierung ist das. Okay, aber dann passt er jetzt auch nur so bedingt rein. Also der wäre grob mal ja gut sein, aber das andere sind alles aufwendige Bastelarbeiten und das ist eigentlich mehr so ein Showstück. Ja, aber guck mal, die Bastelarbeit ist ja das Programmieren, ne, von so einem Cache. Ja, ja. Das ist ja ein Cache einreichen, ne, der auch damit Bezug hat auf das Motto. Ja, klar, klar. Und die jagen die dann, ich denke also schon, ich gucke mir das mal an, ich kann ja da mal so richten. Aber schwierig gegen die anderen zu bewerten, weil du nichts in der Hand hast dagegen sozusagen. Das stimmt schon. Weil ich glaube, das wussten die Teilnehmer damals halt auch nicht so wirklich. Ah, okay. Die hatten eine Aufgabe bekommen, mach was. Ne? Und letztendlich ist es ganz klar, selbst das, ne, du kannst viel mehr machen und was Visuelles und du siehst dann halt auch mehr. Ne? Ich bin, wie gesagt, Oldstyle-Cacher. Für mich ist das hier genau die richtige Dose. Für dich jetzt dieser Cache hier was, wie nach Leipzig. Da ist es nämlich so. Leibniz. Es ist wirklich Leibniz, Schatz. Das Leibniz, nicht Leipzig. Ja, hier mehr Mister Ziel. Ich dachte, das wäre von den Leipzig. Oh Gott, jetzt kriege ich von den Kann ja sein, aber er heißt Leibniz. Und da ist es halt tatsächlich. Stimmt, also was für ein Versprecher mal wieder. Auf jeden Fall ist es so. Hier hast du wirklich Multi-Station, die jetzt praktisch, das ist ein Multi, der wird ausgelegt. Und da wird das dir erklärt, was also ist. Ne? Da hast du ein Foto davon, dass das eben halt da versteckt ist. Ne? Das ist die erste Station, das ist dann tatsächlich. Achso, okay, das Ding aufmachen, ne? Sozusagen. Das Ding aufmachen. Das ist die Station 2, praktisch hier. Ne? Das wird richtig ausgelegt. Ne? Wo haben die das denn genehmigt gekriegt? Genehmigt ist genehmigt. Das muss ja mit der Stadt gehen. Also die Also man muss das mal beschreiben. Wie gesagt, wir nennen ja nicht den Cache, von daher ist es ja auch nur bedingte Spoiler. Das soll ja auch mal Leuten ein paar Ideen bringen. Das eine ist ein Metallpfosten, den man dann mit so einem Schlüssel aufmacht. Mhm. Das kenne ich durchaus aus Hamburg auch schon. Das ist, finde ich, auch echt eine geile Idee, sowas. Ist zwar auch an sich nicht erlaubt, aber das finde ich klasse. Das macht ja nichts kaputt. Und jetzt haben wir hier so eine Steinplatte mit einem GC-Zeichen. Geile Arbeit. Ja. Schön gemacht, mit einem Messpunkt drin, den man dann mit Sicherheit rausnehmen kann. Mhm. Achso, lass das runter. Aber die können ja nicht einfach in die Straße einbauen. Das heißt, der soll ernsthaft hier irgendwo verbaut werden? Nicht hier. Ich denke mal, da, wo die herkommen. In Leipniz. In Leipniz, genau. Leipzig, Leipniz. Das ist ja alles in etwa dasselbe da. Ich würde eher dann Ruhrpott sagen, ne? Das finde ich ja cool spannend, muss ich sagen. Gehört das auch noch dazu? Achso, das ist die ganze Station, ne? Also das haben die hier alles, ne? Das ist hier diese Puzzlestation. Ich möchte sie auch nicht auseinandernehmen. Weil du sie nicht wieder zusammen kriegst. Kann ich verstehen. Also es wäre jetzt gerade Station 3. Und dann Holzpfosten dabei. Genau, ja, Holzpfosten. Das Feine. Dann, ne? Nee, das ist das Feine. Das steht das dran. Das nenne ich nochmal eine Moonkiste. Da passt doch was rein. Dann noch. Aber da steht das Zettel nicht mehr. Finde ich dran. Ach, siehst hier, du? Nochmal, hier, du bist die Verantwortliche. Du musst das immer noch mit. Guck mal, ich tue was in Feine rein. Wenn Feine da ist, tue ich was rein. Ist ja kein Logbuch, sonst würde ich ja gleich noch unterschreiben. Was ist das? Gehört das auch noch dazu? Eine Holzkiste? Ja, aber die hat hier Farben. Guck mal, da ist Strom. Ich glaube, die gehört nicht dazu. Was ist denn das jetzt hier? Ist das der hier vielleicht? Nee, das ist der. Oder? Nee, das ist der. Das ist eine nette Also Masse hier rein. Ist der Final, den können wir nicht ganz beschreiben. Der ist einfach ein Viereckkasten und keiner weiß warum. Du betreust das hier, ja? Ich betreue das hier voll, ne? Totale Miete. Ich habe die doch nicht gemacht, ich habe doch mehr mit dir rumgequatscht. Ja, ich rede mich doch auch mal raus. Also glaub mir, da haben wir doch was gemacht. Ja, trotzdem, ne? Ich habe mich dann immer mit den Leuten beschäftigt, ne? Und nicht mit den Caches. Das ist nämlich eigentlich Tobi, der das gemacht hat. Für mich. Und der abgehauen. Ja, das ist eine Lusche, oder? Hau ich mal da meine rein und ist gut. So, Feuerwehr. Genau, der war halt ganz toll. Das ist eben halt, ne? Du kriegst halt einen Schlüssel und musst dann eben mit einer. Also, es ist eben praktisch. Also, wir haben kein Bildschätzchen. Also, wir haben hier einen Feuerlöscher mit GC-Zeichen. Dann haben wir den, wie nennt sich das Ding hier, so ein Feueralarm eindrücken, dann klingelt's. Und dann kriegst du dann, also, Rauchmelder. Genau, auch Melder und dann kriegst du einen Schlüssel. Dann öffnest du eigentlich halt auch erst noch das Schloss. Ja, aber Schloss. Warte, welche Reihenfolge geht denn das jetzt? Also was musst du hier machen? Das ist ja ein Multi, so. Nee, also nennt man das ein Multi? Ja, hier ist es, guck, ja. Da, Multi-Zeichen. Rot ist das neue Grün. Also, Madame, ne? Rot ist das neue Grün. Ich betreue okay. mal mit hier, ich helfe dir mal. Also das bedeutet hier dieses Gelbe, das, ist so, das Gelbe? Sind Multis hier, so, Multis? So, na, so orange da, ja, das sind Multis. Das sind so welche mit mehreren Stationen. Das gesehen, aber das ist halt auch schwierig, wenn du das nur beurteilst und du bist, dann stehst dann nach vorne und hast das halt dann so dargelegt. Weißt du denn ne? die Reihenfolge hier? Ich weiß nicht, wie es aufgeht. Ja, da ist ein Schloss dran, das sehe ich auch noch gerade ja, hier. Genau, also das Schloss. Also der Feinde ist sozusagen der Feuerlöscher. Genau. Und hier? Da ist noch ein Schlüssel. Ein Schlüssel, du findest einen Schlüssel, um das aufzumachen. Da ist dann praktisch... Also im Rauchmelder findest du einen Schlüssel? Genau, da findest du einen Schlüssel. Ach, den machst du oben ab praktisch und hast dann wahrscheinlich den Schlüssel drunter, ja. Und dann schließt du das auf ja. und dann machst du das an und dann kommt eine Sprache und da kommt was und dann kriegst du dann das Zahlenschloss halt auf. Also der Feueralarm ist sozusagen ein Audioteil? Ja. Ah, okay, guck an. Und dann kannst du das dann aufmachen. Und das ist auch noch ein bisschen Fummelei. Die wir bis jetzt gesehen haben, sollen die alle veröffentlicht werden? Ich gehe davon aus. Cool, ich frage mich mal, wie lange das so hält. Und er hier? Ja. Da kann ich leider gar nichts sagen. Ach, der war hier doch. Hier liegt doch irgendwas. Dose 15. Doch, wenn man es aufkriegt, dann ist das was. Ich glaube, der hat sogar gewonnen. Die Dose 15 hat gewonnen. Du weißt nur nicht, was drin ist. Hier steht doch, schieße das Powerpack am USB-Kabel an. Da muss man jetzt mal ins. Oh, ja. Geht das wieder los mit USB-Kabel? Aha. Das war aber ganz nett. Also. Schade, dass wir jetzt hier nicht. Ja, da müsste man jetzt so ein Kabel für das Powerpack haben. Also ganz schnell ist noch nicht, was hier steht, aber es liest sich nicht so kompliziert. Hm. Achso, er hat immerhin 4 Stationen. Hm. Schade. Ja, also das machst du, das Ziel ist da praktisch, du machst diesen Kasten halt auf. Ja. Und dann musstest du da so hin und her fädeln und da ist was gemalt und dann musst du das versuchen, so wie im heißen Draht in der Art. Ah, okay, dadurch zu, ja, sehr durch ein Labyrinth steuern. Also ehrlich, also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch anwesend war, obwohl ich damals beim Loggen jeden Cache beschreiben konnte. Oder hattest du schon einen zu viel? Nein, eigentlich nicht, du weißt das. Nee. Ja, das die neue Home Zone. Die neue Home Zone. Das Haus ist fast fertig. Leider haben die Elektriker ein paar Leitungen verwechselt. Stelle alle Schalter so. Achso, und jetzt musst du hier Schalter stellen. Und wenn die richtig gestellt sind, dann leuchtet es wahrscheinlich. Also auch was für Leute mit Geduld, beziehungsweise die auch Spaß mit Also Technik nicht für und, mich, genau. Ja, ja. Ne, ich bleib lieber bei dem Kindercash. Also das kann ich noch. Ich glaube, der hat keinen Strom hier, weißt du, sonst würde der aber irgendwann leuchten. Ich kann hier durchklicken. Also man hat hier so 5 Zahlen von 1 bis 10 und muss damit die Lichter in dem Haus sozusagen anmachen und dann hat man die Zahlen und muss dann die Quersumme davon nehmen und dann kann man den Final berechnen. So liest sich das für mich. Sieht aus und wie so ein Elektrokasten. Man muss aber auch noch was hier machen. Ne? Man müsste jetzt hier, das ist jetzt schon... Oh geil, muss man hier noch was reinmachen? Stationsfrei. Mit, noch mit den Nägeln. Aber das ist jetzt, stopp mal, hör mal, das ist ja jetzt, ist das hier die komplette Station 2, hier steht das. So wie die Wände stehen. Eigentlich könnten die Zimmerleute jetzt den Dachstuhl errichten, wenn das Holz schon geliefert wäre. Bis dahin vertreiben sich die Zeit mit einem kleinen Rätsel. Staple alle Nägel so, dass keiner der losen Nägel den Boden berührt. Dafür brauchst du keine Hilfsmittel und am Ende steht der Stapel natürlich, ohne dass du ihn festhältst. Super. Wenn dir das gelungen ist, kannst du folgende Frage beantworten. Wie viele Nägel sind mindestens halbwegs waagerecht? Welche Nägel berühren die meisten andere? Ja, also ich habe hier eine Handvoll Nägel und sage, ich tue sie wieder rein. Ja, das würde ich auch machen. Also man soll die irgendwie auf so ein Brett legen und dann... Ein Geduldsspiel hier. Ja. Ja. Darum. Also ich glaube, wir gehen doch lieber Wanderungen machen und eine ganz normale Dose suchen. Ich sag's dir immer wieder, auch mal, das ist immer schön. Also es ist so ein Häuschen, so ein Vogelhäuschen in Tab Modern mit einer Dose drin. Ja. Das ist aber auch dann Dose... gehört aber dann auch alles, ne? Das ist das Feine. Das sind auch verschiedene Dosen, aber sonst... Ja, das Ding ja auch. 1, 2, Feine, ja. Das gehört alles zusammen, ne? Ja. Das ist jetzt hier gerade tatsächlich... Was kommt jetzt? Jetzt kommen lauter Lego-Steine. Bauplan. Dose 23. Oh, guck mal, da leuchtet was. Das ist cool. Das ist ja genau mein Ding gewesen. Also da kann ich, ne? Das kann ich ja sagen, Kampf den Sternen, ne? Das bedeutet hier wirklich, das hat mir dann gefallen. Du musst nämlich die Sterne voll kriegen mit Geduld, also nicht mit Geduld, mit Geschickheit, ne? Du musst dann so praktisch... Also wir haben jetzt oben Difficulty Terrain stehen, so wie ein normales Listing aussieht. 5 Sterne und der erste blinkt und der erste von Terrain leuchtet bereits. So. Ja, genau. Und dann musst du hier einmal so... gleich ja, gelost. Einen Schalter haben wir jetzt. Und was, genau. Was soll eine Schalter? Wir drücken mit Geschick, wenn er blinkt. Ach so, blinkt, wenn der blinkt, muss, muss ja, ich treffen. Ja, dann muss man den treffen und dann muss er... Ah, ah der will weiter. Weiter. Ne? Und was ist, wenn du, wenn du falsch machst? Dann musst du wieder von neuem anfangen. Ach du Scheiße, das wäre was für mich. Ha, gucke. Das also man muss hin. Praktisch drücken, wenn der Stern leuchtet. Der blinkt ja. immer und immer, wenn er leuchtet, muss man ihn genau treffen. Und wenn nicht, nein, ich denke, du kriegst das hin. Ja, dachte ich auch. Nein, ja. Jetzt hat sie gerade falsch gedrückt und dadurch... Oh, jetzt auch. Oh. Ah, vier Stück, bevor du ihn wieder weggedrückt hast. Aber das ist doch was, was eigentlich nicht... Wo ich irgendwann mit dem Hammer draufschlagen würde. Guck mal, jetzt haben wir den Tobi wieder da. Vielleicht weiß der die eine oder andere Dose. Danke, Tobi. Das kann ich doch noch beschreiben. Ja, er schafft das auch nicht wirklich schnell. Er wollte jetzt mal hier den dicken, dicke Hose machen, aber die ist jetzt gerade runtergerutscht. Ja, total. Jetzt ist ohne Hose, der ist ja noch schlechter. Also das wäre jetzt so der Moment, wo ich schon mal gucken würde, wie viele Schrauben sind das? Sind die lose genug, um die rauszumachen? Nein, das war schön mit den Sternen. Das war wirklich noch eine einfache Aufgabe. So. Am Schluss. Ja, die Sterne sind aber auch nicht langsam, muss man auch mal sagen. Also man muss praktisch, wenn der Stern an ist, drücken, ja? Oh, der ist aber schneller. Die werden zum Ende hin schneller. Merkst du das? Oh, guck mal. Der letzte ist aber auch schon Glück. Guck mal, das mach erst mal. Jetzt leuchtet der zweite oder vierte. Ich habe so das Gefühl, es ist noch nicht ganz ausgereift, die Dose. Nein, das funktionierte. Ja, siehst du gerade. Läuft. Du siehst ja Doppelstern. Ich weiß nicht, woran das liegt. Nee, es geht gar nichts mehr jetzt. Oh, kaum fasse ich das Ding an. Ich sag ja, Elektronik. Kann man das resetten? Jetzt haben wir den Effekt, dass der zweite und vierte Stern blinkt und egal, egal was wir drücken. Genau. Hat man das Loch nicht. Aber jetzt gehen die Sterne trotzdem nicht mehr. Das ist mir jetzt echt peinlich, aber ich habe eigentlich was gemacht. Ja, oh, eben leuchteten ganz viele. Ah, ja gut. Strom aus, Strom an. Die Sterne und dann sind aufgegangen. Aber auch da sind die, dürfte der Akku schnell alle sein. Ne? Wir hatten noch ein, zwei, wo uns das nicht klar war, Tobi. Du musst ja, genau. Noch mal eben hier uns was sagen. Wie kriege ich denn das nochmal auf? Weißt du das? Das war hier Dose 15. Das war aber wirklich das Schöne. Irgendwie mit USB-Kabel stand da was und so. Aber das Problem war, an dem Tag, wo wir wirklich alle durchgegangen sind, da war zum Teil alles auch schon offen. Mhm. Und, also den haben wir auch nicht gemacht. Das war das mit dem Fädel. Und was ist mit dem? Den wussten wir noch nicht. Sonst wussten wir alle. Aber den hier noch? Weißt du, was mit der geht? Muss da auch Strom ran? Oder? Weil der hat hier oben irgendwie. Weil hier war ein Rutsch, ne? Wir sind nur jetzt haben wir so ein Stück genau. Rohr. Dose 12, ne? Ja. Das macht plopp, ne? Also. Wie mit Druck? Mit Druck macht es plopp. Und ordentlich, also fliegt weg oder ja, genau. Nur so. Das war richtig Spaßfaktor. Okay, also das kennen ja manche. Also man muss unten eine Luftpumpe anschließen, genau. Aufpumpen und dann fliegt der Deckel sonst wohin. Passiert leider auch bei denen, wo das nicht so gedacht ist, weil die meisten vergessen, dass der Druckluftausgleich gemacht werden muss, wenn sie so ein Ding verstecken. Und also, wie du hier sehen kannst, bei der Dose, das ist wirklich... Die wird gerade geklaut, siehst du? Wir gucken mal zu, wie ihr ja, das nee, mach mal, wir gucken gespannt zu jetzt. Alle können das auch nicht, das ist es ja. Ich weiß ja nicht, was man machen muss, erzähl mal. Die Dose 8 ist also wirklich hoch, also irgendwie in bestimmten Positionen. Voll einfach, gibt es eine Beschreibung zu, kann ich trotzdem. Was steht da, warte mal, eins ist... rechts drehen, ja, das krieg ich vorhin. Das ist doch schon weg. Das ist schon, ne? Kräftig rausziehen. Und den zweiten, den nehme ich. Uiuiui. Ja, auch dann. Rausziehen und den reindrücken. So, jetzt Sandra, du. Den einen ziehe ich und den. Nee, weiß mal, den drücke ich. Den hinteren. So, wir reißen jetzt zu dritt an dem Ding rum. Den Endeinschlag suchen. Also, ich ziehe an einem. Ja, schön festhalten. Die nächste weiter. Helferin drückt an einem. Reindrücken. Und die dritte weiß nicht, was sie tun soll. Ah, das ist gut. Die Tür geht trotzdem nicht auf. So, warte mal, jetzt stelle ich sie noch zur Seite. Jetzt machen wir eine, wollen wir jetzt mal aufmachen hier. Nochmal, rechts drehen. So geht's nach links, so rechts gedreht habe ich jetzt. Ja. Kräftig rausziehen. So, jetzt musst du den reindrücken da. Und den reindrücken. Genau. Und jetzt musst du da auch gehen, oder was? Jetzt muss man auf der anderen Seite den Rest machen. Das machst du jetzt. Schnell. Jetzt ein Bild, bitte. Also die Dose hat viele Stangen. Das wäre ein gutes Bild als Aufmacher. Das wäre also ein Bild. Den Anschlag suchen. Ja, lass dir Zeit. Ich befürchte, das dauert noch ein bisschen. Also ja, aber es ist echt eine ganz tolle Bastelei. Also wir können auch Hammer und Meißel holen. Können wir da nicht eine Schraubzwinge draufpacken? Also ich halte ihn kräftig. So, Tobi. Wir erwarten da viel von dir. Dann haben wir drei. Der nächste 100 rein, aber irgendwie, es hört sich ja einfach an, ist es aber nicht. Jetzt geht auch da schon verdammt schwer auf. Boah, der rutscht mir hier immer weiter weg. Ich glaube, du ziehst mir hier auch irgendwie gegen oder so, kann das sein? Das ist doch die Tür, oder nicht? Und was steht denn unten drunter da als nächstes dann? Wir haben doch jetzt, die ersten zwei haben wir gemacht, so. Und dann steht da Fake, den brauchen wir nicht, okay. Genau. Ziehen. Endanschläge finden. Endanschläge. So, denn was machst du da? Links, rechts, Mittelstelle. Mittelstelle. Und dann reindrücken. Das ist ein Cache, wo man sich den ganzen Tag mit beschäftigen kann. Ja. Das bedeutet, da muss ein Cleverer einfach eine Eisdiele hinstellen. Ja. Schon ist man dann noch glücklich, dass man wenigstens also, ne, nee, noch einstecken kann. Ne? Du wirst lachen, das sind diese. Dafür habe ich einen Schraubenzieher. Und innen drin ist dann noch ein Kryptex. Ja, oh. Wirklich, aber wirklich ganz, ganz toll und es ist unkaputtbar. Ne? Was ist denn daran toll, wenn ich die nicht aufkriege? Ja, ich weiß das immer, diese Beschreibung, ganz, ganz ernsthaft. Eine Woche und der Erste hat nicht die Geduld, die ich habe und haut da mit dem Hammer rein. Deswegen sind solche Caches gut gedacht und scheiße in der Praxis. Und dann ist alles, beleidigt. Der nicht rankommt, ist beleidigt, weil er scheiße nicht aufkriegt. Da macht man D6 draus und dann... Ja, genau. D6, genau. Dann ist der Owner beleidigt, weil das Ding nach einer Woche kaputt ist. Das finde ich. Nee, mach mal auf. Ich? Ja. Ja, du hast das mit den Schaltern eben schon so gut gezeigt. Ja, guck mal, wir halten auch die Dose fest. Nee, also wenn ihr das jetzt schon nicht hingekriegt habt, ne? Wieso, den mittleren muss man irgendwie mit Gefühl wohl machen hier. Den diesen. Hier muss man bis zu unten, also kann man rechts anschlagen. Ja, da musst du irgendwie... Mitte. Genau, Endanschläge finden. Endanschläge, das heißt, einmal musst du einmal nach ganz rechts und einmal nach ganz links. So steht das da. Wieso sagst du die Mitte? Wie kommst du denn da drauf? Weil da steht Mittelstellung ja, erst, zwischen den Endanschlägen. Erst nach rechts, dann nach links bewusst, und dann Mittelstellung. Ich weiß gar nicht, gibt diese Hilfe. Ja, natürlich. Das ist ja doch besser. Ja, ich hab's jetzt du. Nee, ja, nee, geht ja nicht. Die Tür aufgehen. Nee, geht ja nicht, weil wir hier nicht raus. Wir müssen ja, wir hätten vorher das ja rausziehen müssen. Ach so, vorher, dann los. Also ich muss hier ziehen. Warte mal, nach rechts drehen und ziehen. So, jetzt hab ich, genau, jetzt musst du den reindrücken. Oh, wir den rausziehen, oder? Was? Und hier den Mittelanschlag und dann rein, genau. Und rein. Ich drücke, ja? Richtig. Ja. Jetzt müsst, genau, du müsstest jetzt einmal nach rechts drehen, einmal nach links drehen, Mittelstellung und dann reindrücken. Alles gut. Und jetzt? Aber das geht ja nicht auf. Jetzt brauchen wir eine sechste Hand für die Tür. Du? Die sechste Hand, die Kiste. Aber ist das nicht krass, dass das einen so beschäftigen kann? Also, kannst du noch mal helfen? Was, wo soll ich was drücken? Ein traumhafter Cache. Oh, wo ist mein Magnet eigentlich hingeflogen? Ich möchte das jetzt mal sehen. Ach hier. Ja, ich hab's doch noch gefunden, ja. Soll ich jetzt noch was machen? Oder? Ja, mach auf. Ja, komm. Also, ja. Groß. Also, weißt du, man braucht so, wir stehen jetzt so fünft oder sechs, jetzt Lydia immer schon mit Bier, vor der Dose und offener ist sie immer noch nicht. Also, da muss auf jeden Fall ein Bierstand her vor dieser Dose. Ja. Das ist und der ist reingerutscht. Und dann ist total reingerutscht. Guck mal an. Das ist ja schon mal was. Ne? Wir sind reingerutscht und wir ziehen. Moment, Mittelstellung. Links. Links. Das ist ein Akt. Links, Mitte. Das funktioniert sowieso nicht, wenn du nicht tief genug reingedrückt kommst. Und er haut mir das schon wieder aus dem Finger hier oben. Also was immer du getroffen hast, nicht das Richtige. Ach, lass doch die Scheißdose da. Nein, dafür möchte ich jetzt nicht. Das, nee. Kriegst du dich auf. Ja, warte mal, ich musste hier aber auch ziehen, ne? Den anderen drücken. Wer kann den hier mal bitte dran ziehen? Also wir sind jetzt bald zu 20. Meine Finger sind jetzt schon langsam. Mach doch mal eure Seite bitte. Ich krieg mal die ersten Blasen. Oh, warte, da müssen wir jetzt zu zweit. Also Kraftaufwand auch noch sein. Nee. Das geht bestimmt, wenn man das richtig macht, ganz leicht, oder? Nee, das ist da hinten immer schwer. Aber das Schöne ist, da drin ist ja nochmal was Schönes, ne? Ja, also das, du merkst das, zieh mal den raus, dann siehst du schon, wie schwer das alleine geht. Das Kryptex war einfach. Das Kryptex war einfach. Okay. Gehen wir weiter nach dem Motto Jägermeister. Ja, es sind nur 8 Schrauben. Ich meine, den habe ich schnell auf. Okay. Multitool, Jägermeister mit einem Stromanschluss. Die Flasche ist so wie ein halben Meter. Ja, doch, das sind Box. Was immer das ist. Wolfenbüttel Germany. Ja? Ja. Hat einen Deckel, den kann ich schon mal aufschrauben. Das ist also einfach wie gesagt, da kann man was rausziehen. Das hat doch bestimmt irgendeine Bedeutung. Hier Strom dran? Schöner Jägermeister. Das ist visuell super, oder? Auf jeden Fall. Habt ihr das mit dem Feuerlöscher schon probiert hier? Mit dem Feuerlöscher? Da ist noch ein Feuerlöscher. Noch ein Feuerlöscher. Wir haben noch ein Feuerlöscher. Was ist mit dem Fahrrad hier? Das kann auch irgendwas? Ja, also da an diesem Fahrrad sind wir kommen gleich. An diesem Fahrrad sind ganz, ganz viele Stationen versteckt und das ist also wirklich toll. Also, Kinderrad. Genau, und da sind also ganz viele Sachen, wo man machen muss, dann mitzahlen und überall waren kleine Stationen und es ist also das ganz, nicht spoilern. Das ganze Fahrrad nett. sind im Prinzip Stationen. Ja, genau. Ich gucke jetzt einfach mal unter die Klingel, weil ich vermute jetzt einfach mal, es würde sich ja sehr anbieten. Aber krach, Mann, bin ich gut. Meint ihr wirklich, dass hier was ist? Das wäre so einfach. Also ja. Ich habe schon mal das gefunden, was so einfach ist. Da bin ich gut drin. Da bist du gut drin, ne? Das war ganz toll. Ach, der hat nur eine Pedale. Aber hier war auch was, also war überall was versteckt und auch nicht einfach. Und, coole Idee. Das ist wirklich was ganz Tolles gewesen. Ja, also Kinderfahrer, das sieht sogar noch einigermaßen Schuss aus. Und da sind dann überall. Hier ist zum Beispiel ein Rätsel dran. Da ist was. Aber man will es ja auch nicht spoilern. Also es ist wirklich. Also doch, Ideen will man ja spoilern. Ja, die Leute sollen ja gute Ideen kriegen. Ja, klar. Was mich schon gleich irritiert ist, guck mal, der hat zwei Ventile. Da stimmt doch schon was nicht. Ja. Und so. Also der Jona hat so wirklich viele Gedanken gemacht. Also an ein Fahrrad, also wirklich. Also die Idee ist praktisch, genau, ein Fahrrad komplett auszustatten mit 1000 Rätseln. Genau. Geile Idee, aber das Fahrrad wird doch schnell geklaut. Ah, wenn sie anschließt. Nee, ich denke, das hält. Ey, dafür sieht es doch zu billig aus. Nein. Ja, die Leute haben sich schon was einfangen, keine Frage. Jetzt kommen wir, was ist das hier? Das Feuerlöscher, den auch keiner aufkriegt. Also das, was die Dosen alle eins sind, die gehen alle nicht auf. Das sind eigentlich alles nur Fakes. Nein, das ist jetzt gemein. Das ist eben halt wirklich, also wo... Der Erste haut sich gerade das Geweih in den Hintern. Ja, das hält ja ein bisschen gut. Hast du? Jetzt musst du Feuer daran halten. Mhm. Und 9 Volt Block an der anderen Seite. 9 Volt Block und... Oh Mann, das wäre ja wieder mein Traum. 9 Volt Block ist ja für mich sowieso schon immer so ein rotes Tuch. Aber und was hier schon mal? Und jetzt hält er an der anderen Seite eine Flamme unten dran. Was soll die? Soll Wärmeteil drin? Habt ihr den aufgehabt mal? Tobi, du hast den aufgehabt. Ja, nach Ewigkeiten. Also, du merkst selber, ich habe doch mehr gequatscht und ich bin auch begeistert gewesen, wenn Leute da irgendwas gemacht haben. So wie jetzt finde ich das schon wieder gut, dass andere was machen und ich nur stehe und zugucken kann, wie mir was geöffnet wird. So habe ich das, glaube ich, auch den ganzen Tag gemacht. Also ich konnte auch jeden Cache schreiben, fand den auch gut, aber ich glaube, selber habe ich einfach die Geduld da nicht für. So mache ich das, seitdem ich cache. Die Geduld habe ich sowieso nicht dafür. Dafür nehme ich aber andere mit. Ich laufe nur. Cachen, ne? Ich plane und lasse cachen. Genau, ich kriege überall rein, aber dafür müssen die anderen das aufmachen. Genau, am Ende. Genau, so sehe ich das auch. Aber jetzt sehen wir hier wieder zwei Leute an einem Cache, der dann auch wieder nicht aufgeht. Also insgesamt ist da ein Schloss da oben vor? Das ist Geocachen, brauchen wir Geduld. Ja, ich merke schon. Jetzt kommt das größere Feuerzeug. Ich sehe gleich, es brennt das ganze Ding, aber dann haben wir die Dose immer offen. Du musst einfach noch einen halben Meter nach links das Feuer, dann geht das schneller. War das heute schon einmal auf? Ja. Der hält das Feuer jetzt auch schon 2, 3, 4 Minuten dran. Und die Kerze, aber da. Siehst du, ich finde, wenn du von der dritten wirklich mit bewundernswerter Arbeit und gemachten Bock stehst und die geht nicht auf, dann gehen dir die irgendwann einfach nur auf den Sack und dann wünsche ich mir einen Paddling, den ich einfach aufdrehe und dann schreibe und weitergehe. Noch schöner ist natürlich eine Smallbox. Dann gehen wir doch mal zu der Bank. Ja, was da haben wir denn auch schon? Welche am Tüfteln? Da gehst du jetzt nur hin, damit du nichts machen musst, genau, ne? Weil da schon welche weiß. Den kann ich verstehen. Habe ich jetzt gut gemacht. Habe ich gut umgelegt. Das ist aber wirklich auch was. Also lebensgroße Bank auf zwei. Ist das Beton oder was ist Plastik oder was sind das für? Warte mal ganz kurz. Was ist das für Material? Plastik. Auf zwei Kunststoffbeinen. Und jetzt könnte man für eine normale Bank. Beschreibung liegt drauf. Genau, Beschreibung liegt drauf. Und ist. Stadtmobiliar. Man muss eben halt praktisch was auslösen an der Bank und das ist also, der Cache ist durchaus, also alles, was mit Hunden zu tun hat, und so komplett durchgedacht. Hunden? Achso. Mit Hunden, ne? Hier, guck mal, hier siehst du auch. Aber er darf nicht ranpinkeln, ja. Ist beschildert da drauf. Und wenn du hörst, es wurden eben Hundestimmen schon Hundegebell ausgelöst. Und dann? Und dann musst du daraus. Du musst das hören, das geht nochmal im Rücken. Ach, verschiedene? Ja. Ah. Da musst du hören und innen siehst du, dass man dann drücken kann. Sondern irgendwie musst du noch was eingeben. Ja, genau. Die Reihenfolge halt von den Hundegebellen. Ach, da unten sind Tatzen drauf. Ah, okay. Und wenn du die drückst. Ah. Taxi. Ach cool, und du musst dir merken, welche Taxi wie bellt und dann das Original wieder hinkriegen. Ich fand das toll, aber hab's auch dann selber nicht gemacht. Verstehst du ja so dieses... Das kann ich sehr gut verstehen. Das kann wieder verstehen. Für mich ist das alles die Hölle. Aber ich, nee, dieses nein, aber bewundere richtig, ich schon. Richtig gut und dann... Eine, die geht garantiert. Was ist denn das? Ach, die steht einfach drin. Ja, die ist jetzt überfordert eigentlich, das stimmt. Das ist einfach eine Dose mit vier Klick. Oh. Ach so, die Dose hätte ich auch aufgekriegt da hinten. So, einfach süß. Aufmachen. Ja. Aufmachen, ne? Ja, ich sag ja immer wieder, das ist. Ich schwärme mehr für solche Dosen. Deswegen kann ich auch GC Project nicht benutzen. Ehrlich, ich habe mir die ersten 30 Kästchen bei GC Project angeguckt. Alle auf Ignore. Also so geil auch, dass es mit der Bank ist. Nur wenn der dritte. Die liegen da alle vor und kriegen die nicht auf. Also, Nein, also die Bank ist tatsächlich so, das muss man eben jetzt, ist aber auch sehr laut in dem Raum. Ja. Wenn man dann da draußen ist und dann. Entschuldigung, da ist es da. Okay, da ist es sehr laut. Und was ist da? Da ist es zu kalt, oder was? Da ist zu kalt, genau. Und was ist da? Oder verprügeln mich alle. Nein, das ist ja das, was ich meine. Die Owner haben sich unfassbar viel Arbeit gemacht. Das würde ich sofort unterschreiben. Aber wir haben jetzt wie viele Dosen ausprobiert? 10, 15. Funktionieren tut die eine, das ist die hier mit den Klippflügeln. Und die da hinten mit dem Klettverschluss. Und der Rest funktioniert komplett nicht. Ich bin die falsche Betreuerin. Nein, bist du nicht. Wir haben ja, du hast es ja nicht alleine gemacht. Tobi war auch noch mit, hat ausprobiert. Wir haben hier zu dritt rumprobiert. Wir haben da noch ganze Gruppen angeguckt bei. Und ich sehe nicht einen, der hier eine Dose aufkriegt. Siehst du das Problem, was ich damit habe, mit diesen tollen Dosen? Die sind wirklich alle unheimlich viel, alle, allein die Bank hier ist ja der Hammer, aber wie gesagt, muss ich mal beschreiben, zwei Plastikfüße, obendrauf wirklich vier Holzbretter. Das Ding sieht aus wie eine Bank, wenn du die in die Stadt stellst, die fällt noch nicht mal auf. Und jetzt hast du unten Pfoten, da musst du drücken, dann bellen diese Pfoten. Nachgebellt, aber man will es ja auch nicht, also ne, man muss was damit machen, ich möchte ja auch nicht verraten, was man damit machen muss. Das ist ja kein Spoiler, du verrätst ja nicht, wer gecashed ist. Also, wie gesagt, trotzdem, ne? Okay, aber man muss halt mit den Bellen was machen. Genau, und das funktioniert nur leider. Dann kommt auch was ganz Tolles dabei raus. Also nein, das funktioniert ja nicht, haben wir ja gerade gesehen. Ja. Das sind jetzt die Dritten, die es versuchen. Ja, aber ich meine, die nehmen sich jetzt ja auch nicht die Zeit. Ne? Ich habe ihr doch auch viel Zeit. Ich finde es aber sehr ehrenwert, wie du hier für die Owner, also wie eine Löwin förmlich kämpfst. Ja, bitte. Also, für ihre Finals, die zwar nicht funktionieren, aber die nein, trotzdem toll sind. Die also, funktionieren, ja. Man muss in der Theorie. Man muss nur die Leute finden, die sich mit hoher D5-Wertung ja, zurechtkommen und ganz viel Geduld haben. Nein. Moment, jetzt gucken wir mal drauf eben. Ja, wir gehen jetzt nochmal. Nein, ich wollte nur mal. Ach, das ist ein D3,5. Also schwer kann der ja nicht sein. Dann. Also fürs Kopf ist es D6. Okay. Nein. Für mich auch. Ja, danke. Nein, aber das ist ernsthaft so. Also das ist wirklich so mal. Wir haben ja. Es gibt ja auch eine andere. Guck dir mal unser Müsli an. Der baut ja auch sowas in der Art. Aber das funktioniert dann am Ende, weil es alles mechanisch ist. Da geht's schon mit los. Elektrisch ist schon das erste Problem. Batterie, weißt du selber. Hast du mit Sicherheit oft genug selber erlebt. Und das ist dann frustrierend, wenn man das. Wenn man selber seine Batterie mitbringen kann oder so, ist das dann zum Beispiel wieder dann ist schon besser. Dann ist es clever gelöst. Ne? Ja, aber wir haben das gesehen, da kannst du sie mitbringen. Und da sollst du Feuer unterhalten und das Scheiße geht trotzdem nicht auf. Wahrscheinlich ist der Thermoauslöser kaputt. Kann man mal fragen. Was ist denn, guck mal. Hast du jetzt schon ein neues Geräusch? Oh. Jetzt ist da noch eine Katze. Geht jetzt was auf? Nee, das war falsch eingegeben. Ich erklär's gerade noch. Sag mal, wenn es auf ist. Guck mal, wir gucken mal so lange die da an. So, großer grüner Mülleimer. Ja. Das Ding sieht schon mal cool aus. Wirklich mit echtem Müll. Ja, das ist wirklich klasse. Ja, hast du nicht schon mal aufgeklebt. Und dann... den finde ich ja schon mal cool. Also ein normaler Mülleimer, wie an der Straße hängt. Nur in grün. Genau. Ich glaube, bei uns sind die rot. Sind die bei euch die grünen in der Stadt? Egal, in Hamburg sind diese großen roten Mülleimer. Und dann hast du... Oh, da muss man den mit so einem Schlüssel aufmachen. Wo die Schlüssel findet man irgendwo in der Nähe oder soll man den mitbringen? Nein, den findet man in der Nähe. Das ist ein Vierkant, ne? Genau. Okay. Er hat zugemacht. Ich sag jetzt nichts. Tobi macht die Dose gerade nicht auf, weil jetzt ist der Schlüssel kaputt. Eieiei, warte mal. Wieder schön mit Holz. Oh Gottes Willen, ey. Ich fasse hier keine Dose mehr. Wir sind jetzt eine Station weiter. Moment, wir müssen jetzt zur Bank. Jetzt gehen wir, ja. Immerhin kommt jetzt Musik. Nicht, dass das Ding auf wäre, aber es kommt schon Musik. Ja, und jetzt? Ja, ey! Auch was. Jetzt haben sich die Bretter sozusagen gelöst und jetzt kann man die Bretter hochklappen und hat zwei, also links ist ja die Elektronik drin und rechts ist eine riesige Kiste drin, die sich auch wirklich lohnt. Wir müssen draußen bleiben, ne? Also man braucht praktisch nur drei Teams. Nein. Das ist echt cool. Und guck dir das Logbuch an, ist das nicht auch toll? Also schon, also das ist wirklich ein Hammer. Guck mal, ich tu mal überall Token rein. Wenn schon Final ist, dann kommt doch was rein. Kann man den schon? Ja, aber wie willst du den mit Strom versorgen? Das ist ja drin, da ist eine Autobatterie drin. Ja, die hält eine Weile. Es ist ja nur Musik, die da abgespielt wird letztendlich. Also das ist schon ein ziemlich cooles Teil, muss ich sagen. Wenn ich vielleicht Glück hast, auf Privatgrundstück stellen kann. Oh, bitte, ey, mach doch nicht alles, sag doch nicht alles, was ich scheiße finde. Ich liebe es einsam und alleine zu cashen. Das ist ja wieder was anderes, ne? Ich mag das ja. Ich lasse dann cashen praktisch, die anderen lasse ich machen und ich unterhalte mich. Ich mag das ja gerne, du merkst ja, das ist ja das Einzige, was ich vielleicht noch irgendwie hinkriege, mich zu unterhalten, dann die Leute. Na, ein Paddling kriegst du auch auf. Meinst du, ich finde Paddling auch, das meinst ich du? Gut. Ne? Los. Willst du noch einen sehen? Meinst du, diese hatten wir? Ach, guck mal, jetzt wir können mal zugucken. Jetzt sehen wir mal, wie sich jemand da vorschlägt hier. No? Jetzt haben wir wieder, was ist das? Wieder so ein Insektenhaus, nur ein kleiner. Welcome, Dose 16. Ist das nicht sogar das von den Lüneburger? Ich hatte bei Heilvor eins gesehen, das hat er mir noch gezeigt, vor, als er bei uns zu Gast war. Doch, ist er von Heilvor, ja. Ach Mensch, habe ich sogar halt vor so einer Dose, siehst du. Das Ding habe ich bei ihm im Haus gesehen, das hatte er gerade fertig, als wir haben ihn ja mal interviewt zu seiner Cashplanung. Der macht da ja mit GC Project ganz komische, mystische Sachen und da kommt wirklich was Vernünftiges am Ende bei raus. Okay. Echt genial, also wirklich, der findet die besten Caches on the route mit diesem Ding da, das hat er wirklich drauf. Ja, weil es ist ja, wenn was dabei rauskommt, man muss immer viel Zeit mitbringen und Geduld haben. Ja, also er hatte mir auch gezeigt, wie das Ding aufgeht, ich weiß es aber nicht mehr. Das ist gut, ne? Irgendwie war das gar nicht so schwierig. Es war irgendwie so ein kleiner Trick. Ich meine auch, dass du damit irgendwie dafür sorgst, dass es oben hochgeht oder so ähnlich. Oh Mann. So, okay. Hast du vielleicht so irgendwie versucht hochzuschieben? Ja, war das nicht sogar magnetisch, genau? Oder andersrum? Ah, siehste. Diese kluge Lösung wusste ich jetzt aber auch nur, weil er mir das schon mal gezeigt hat. Und selbst das hatte ich schon vergessen. Das ist peinlich genug. Was ist mit dem Ding da, dem letzten da? Ja, das ist so eine Sache. Wenn du so schon anfängst, dann kriege ich schon wieder Angst. Das ist der größte zumindest. Der ist einen guten Meter hoch. Ist auch wirklich, guck mal. Ne? Ist ein Turm. Ist ein Turm. Ist ein ganz großes Vogelhaus. Ist super. Warum beschleicht mich das Gefühl, dass du keine Ahnung von dem Ding hast? Nein, da ist nichts. Ja, man findet sich. Aber ich hab mal, guck mal, wenn man da oben greift, ich dachte, da kommt man. Der nix. War uns zu schwer. Also der war uns wirklich komplett zu schwer. Wieso, wie soll er denn gehen, so rein theoretisch? Da ist was? Du musst was fühlen. Ja, da war, glaube ich, hier Blindenschrift drin. Oh, du Scheiße. Also Total-Vierritzerei, Blindenschrift hin. Buchstabenwerte aller Worte. Die du dann irgendwie hörst aus dem Text, der dann vorkommt. Also da war so viel Spielerei an einem Ding. Ein großer, aber der Turm sieht toll aus, das muss ich jetzt mal sagen. Also den mache ich optisch gerne. Der heißt Ruhrpottblagen. Also auch wirklich toll. Aber funktioniert auch nicht mehr. Nein, das funktioniert. Mensch, nein, das funktioniert alles, aber es ist eben halt tatsächlich sehr schwer. Ja, also das galt bis jetzt für jeden, oder täuscht mich das? Naja, das Rätsel hier, das zweite, das ist. So, pass auf, jetzt stellt euch mal rechts und links daneben. Ich brauche ja auch noch ein Foto davon dann. Von dem? Ja, mit euch natürlich da drauf. So, bisschen lächeln. Dankeschön. Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Brauche ich auch ein Aufmacherbild für den Podcast. Super. Wenn es bei Facebook gepostet wird. So, jetzt kommen wir zum Fahrrad. Unter dem Schutzblech? Ja. Fühl mal. Okay, ich fühle mal. Und sag mir, was du liest. Oh, das sind irgendwelche. Was liest du? Blindenschriftlese. Lies mal vor. Also wir ist eine Station. Wir fummeln jetzt am Schutzblech rum bei Blindenschrift. Das erste Widerstand. Zwischendurch kann ich ja schon mal einstreuen, Lydia. Also die Jägermeisterflasche, die wir nicht aufgekriegt haben, hast du jetzt den Guru gefragt und der erste Antwort war auch eine Idee nicht so. Also nur so am Rande. Du scheinst mir jetzt nicht die Einzige zu sein, die nicht unbedingt aufbekommen. Danke. Ja, ich fühle mich wirklich gerade so ein bisschen... Ja, eigentlich besser, ne? Besser, ne? Wenn wir alle drei zu doof sind, kann das ja nicht so, ne? Wir haben Braille-Schrift und es fängt an mit einem G. Dann kommt ein E. Dann kommt ein L. Und dann kommt ein... B kommt. B wie Bertha, gelb. Da hört es bei mir ja schon wieder auf mit der Geduld. Ne? Ja. Ich muss irgendwo rumfummeln, sehe es nicht, muss dann das irgendwie lösen. Ne? Wem sagst du das? Ich glaube, hier war was mit ganz schnell drehen, ne? Mit ganz viel zusammen. Ja, hier. Aber ich muss was tun. Und hier steht was ohne Farbe. Also das Rücklicht geht nicht jetzt so schnell drehen, es morst. Ah, das wirklich, morst, das ist ja mal eine geile Variante. Also die Farbe ist rot. Das ist ja mal cool. Also wenn man die Pedale dreht, dann flackert das Rücklicht im Morsezeichen. Die Idee finde ich ja mal richtig knackig. Ist das egal, wie rum du das drehst? Ja, müsste es ja eigentlich, ne? Naja. Ist eine 3. Okay. Das, die Variante finde ich, die finde ich gut. Also das ist schon ein Hammerding hier. Ja. Siehst du, das, ich sag dir doch, du machst dir da viel zu viel Gedanken rum. Ach guck mal, hier war immer für den Felgen. Sieht hier, fein her, auf, ne? Komm her. Was wollen wir machen? Ich drehe das Rad. Das Rad wird gedreht und dann? Was dann? Eine weiße 2. Ach, da oben, vorne drin. Ja, okay. Das wenn man es mit dem Dymo macht. Hätte man fast mit der Taschenlampe machen können, ne? Und jetzt haben wir hier, und zwar sind das in den Speichen 26 Dings. Wir fangen an. Haben A, B, C, D. Mit D fängt es an. E ist an der dritten Stelle. F, E, H, I ist an der vierten Stelle. Wow. Und das R ist an der zweiten Stelle. Da haben wir eine 3. Ja. In Silber. Würdest du das jetzt so hinkriegen? Also, nein, nicht alleine, ja? Danke. Da brauchen wir doch. Also, Listing wäre an der Stelle schon gut, damit man weiß, wie viele Sachen man sucht. Ja, aber selbst dann. Also. Dann hast du hier noch was hier an der Bremse gehabt, bin ich der Meinung. Das war die Lampe oder was? Nee, schwarz war hier das, ne? Ach ja, Blindenschrift. Nee, Moment, stimmt gar nicht wahr, da stand gelb irgendwas drunter. Da stand gelb. Ja, aber gelb gibt es hier nicht drauf. Schwarz haben wir noch nicht. Schwarz haben wir noch nicht. Schwarz haben wir noch nicht. Schwarz war doch hier, dieses Mystery-Ding. Ist das schwarz? Ah, das ist gelb, ne? Nee, aber gelb haben wir. Oh, Entschuldigung. Gelb haben wir hier drunter. Wir müssen auch noch schwarz holen. Wir haben eigentlich mehr Rätsel, als wir Zahlen brauchen. Das ist cool. Und das letzte ist lila. Lila ist eine. Ist eine das war die Spinne, ne? Das heißt, wir könnten die Gürtelzahl noch ausprobieren. Eben. Können aber auch nochmal hier gucken. Ja, bitte. Bitte. Wir brauchen noch schwarz. Was ist schwarz? Ach, ja, hier. Ach, ja, hier, genau. Oh, bist du gut. Was ist das? Oh, der junge Mann. Hier, die Pedale. Hier da drauf gucken? Ja, ja. Ah, oh, das wie geil ist das denn? Ja. Guck mal, aber wenn jemand mir das vormacht, finde ich es toll. Wenn man eine Pedale schnell dreht, dann geht es mir. Deswegen sag, mach dir was Kopf. Da geht es mir genau wie dir. Ich hätte nicht ein einziges von diesen. Ich hätte die Rätsel nicht mal gefunden. Geschweige denn gelöst. Kraft, ne? Wahnsinn. Aber ist das nicht ein Hammer? Ist das, ja, also das, aber gut, hat für mich nichts mit Cachen zu tun. Aber ja, das Bau an sich, der Bau an sich ist wirklich ein Hammer. Ja, Cachen ist ja Rätsel, ne? Seit wann? Das ist richtig. Seit wann? Okay. Ja. Okay, ich glaube, ich gehe lieber wandern. Für mich ist Cachen auch mehr so Tradi-Multi. Der Rest ist nett, wandern, aber... Wir gehen wandern demnächst. Und, ja, da halte ich auch mehr von. Ah, jetzt das Schloss auf. Man kommt. Woran man kommt, ist auch egal. Genau, es geht ja noch weiter. Ne? Das war ja jetzt erst der Anfang. So, das ist der Teil, wo ich immer denke, ja, man kann es auch mal übertreiben. Wir haben hier ja... Jetzt gucken wir nach vorne auf den Ah, hier kommt er rein. Ich habe das mal rausgepumpt. Für das Lokhochschloss haben wir jetzt im Griff, der gerade rausgefahren ist, nachdem wir den Hinterreifen aufgepumpt haben, die Farben Blau, Silber, Gold, Weiß. Aber guck mal, es gibt wirklich hier Leute, die da echt total Ja. Ich sage ja auch gar nicht, dass die verboten werden sollen. Also. Um Gottes Willen, ja. Angucken, ja. Aber Das zweite ist ein... Oh, ich habe den einen links übersehen. Obwohl, es lässt sich immer noch toppen. Man könnte noch Lockpicking dazu einbauen. Und da ist das Lochbuch. Mit Stift. Mit Stift sogar. So, Lena, sagen wir uns jetzt was ein. Bitte schön. Das macht ja so einen Spaß. So, jetzt gehen wir nochmal zu der tollen Jägermeisterflasche. Wir kennen jemanden, der das jetzt auch gekauft hat. Oh, nee, sag an. Jetzt kommen wir. Der Spezialist hatte Ruhe. Und ich möchte trotzdem mal betonen, jetzt haben wir schon Oberspezialisten, selbst der braucht noch eine Weile. Also ich glaube, du brauchst dich für gar nichts. Okay. Und du hast die Dosen verteidigt. Ich bin der auf den rumhackt. Okay. Halten wir hier auch nochmal fest. Okay. Nur damit du dir keine Sorgen machen musst. Okay, danke schön. Wir schrauben mal auf. Ja. Oben aus dem Deckel holen wir. Nee, aus dem Deckel. Gucken wir mal raus. Ja, das hatten wir gesehen, was man damit macht, war uns unklar. Und wenn man die Flasche genau an, sehen hier dieses Wi-Fi-Zeichen und ein QR-Code. Ja. Wir lesen den QR-Code. Ja. Dort bekommen wir das Wi-Fi-Netz, den Namen davon. Ja. Wir bekommen das Passwort dazu, die Homepage, die wir aufrufen sollen. Ja. Die Homepage ist dann die Anweisung, Ein Jäger ging mit 35% Treffsicherheit durch den Wald und schoss den Hirsch tot. Ja. Jäger, 35%, Hirsch und Tod sind kursiv gedruckt. Ja. Also die Idee ist es dann, man sucht Jäger. Ach du Scheiße, ja, ich ahne schon. Ja. 35%. Ja. Und dann auf das Hirsch und dann auf das Kreuz. Genau. Nach und nach tippt man mit Magneten sozusagen drauf. Genau. Und jetzt? Kommt noch eine neue Nachricht oder was? Da wären jetzt Koordinaten, wenn man hier die Dose versteckt hätte. Ja. Das Einzige, was mich an dem Listing auf den Schlag stört, kann ich genau sagen, ist, dass da als Multi gelistet ist. Ja, das ist ja quasi Station 1. Genau, und deswegen ist das korrekt. Aber er hat immerhin, und das finde ich wieder gut, das passiert mir viel zu selten, er hat immerhin das Field-Puzzle gesetzt. Ja. Und jetzt frage ich mich, gibt es da einen Hint für? Ein Hint? Ja, nee, hat er nicht. Das ist D3, da braucht man doch keinen Hint. Ja, also, der macht das doch nochmal eben. Guck mal, er hat das ja jetzt beschrieben, also jetzt weißt du ja, wie das geht. Keine Ahnung. Ich trinke lieber Jägermeister. Du hast kein iPhone. Aber ich kann dir genau sagen, wo die Punkte sind, die, also wo auch später gemerkt wird. Ich weiß nicht mal, ich bin der Mecker. Nein, da meckern nachher ganz viele. Erstmal gehst du davon aus, dass du mit dem Handy kommst, dass du viel von WLAN hat. Das steht mit Sicherheit nicht im Text, da werde ich so schon drauf. Nee. Natürlich haben die meisten WLAN, aber ich kenne ehrlich gesagt genug Cacher, die haben nicht mein Handy mit. Und schon geht es los, funktioniert der ganze Cache wieder nicht. Und das steht da nicht drin. Und das ist so. Über dieses Schirp-Symbol. Ja, genau. Jetzt komme ich mit meinem Montana und halte das daran, weil ich denke jetzt nämlich, ja ernsthaft, ich denke, da ist ein Schirp drin. Also, das ist jetzt natürlich auch nur eine kleine Teil der Cacher. Du brauchst eine Powerbank mit Mini-USB und ein Smartphone. Das steht in der Beschreibung. Ja, aber jetzt, also ich find ihn hart. Also ich würde ihn nie hinkriegen, da bin ich ehrlich. Aber die Idee ist, also die Umsetzung ist ja geil gemacht, aber ich würde den niemals im Leben auch nur annähernd hinbekommen. Null. Aber das ist dreckig. Aber kannst du jetzt verstehen, dass ich die so toll fand? Weil da hattest du ein lustiges Video. Ach, das war mit dem Tanzen, ja. Genau, genau. Und dann wurde dir das gesagt, du hast was geguckt, hast drauf geachtet und ja, dann gehst auch. Und das kann aber auch jeder, das sag ich, siehst du, wir haben ja eine Dose auf, das willst du ja, wir haben Egg. Also. Yeah, Mann. Genau. Darum hat der auch Punkte gekriegt. Und wir haben zwei aufgekriegt. Ich möchte mal betonen, wir haben zwei aufgekriegt. Hier. Ach ja, das haben wir ja auch. Also die einfachen haben wir beide aufbekommen. So, wie ging denn das jetzt? Mit der Hitze, ne? Ja. Zehn Stunden Feuer drunter halten oder wie lange habt ihr das jetzt gemacht? Nee, wir haben da gefummelt und wir haben hier gesessen. Und dann hast du aber noch ein Feuerlöscher. Das geht ja noch weiter. Ja, aber der ging doch eben gar nicht auf mit der Flamme. Das ging gar nicht auf. Ne? Wie hast du es denn aufgemacht? Ja, das haben die doch hier eine halbe Stunde gemacht vor dir. Haben die auch die Batterie festgehalten? Ja. Ja. Batterie rangehalten und auf der anderen Seite Feuerzeug drunter gehalten. Also es läuft, ne? Man geht, muss eben nur geduldig sein. Geht nur mit Frauen. Ab Feuer. Ohne Feuer. Ja. Haben wir jetzt alles? Ja. Mir fehlt immer noch der eine grüne Minion. Ich mach das Fazit jetzt extra für dich schon früher. Du machst das Fazit das schon früher. Sind schon geile Dosen. Das sind schon geile Dosen. Du hast die auch hervorragend verkauft. Wir haben ja auch einige aufgekriegt, so ist ja nicht. Aber es gab auch etliche, die wir nicht aufgekriegt haben. Aber die haben andere auch nicht aufgekriegt, also sind wir nicht alleine. Aber das haben auch andere, die auch bekommen. So ist es ja nicht, ne? Nur wir. Die haben wir ja beim zweiten Mal. Doch, natürlich, erzähl doch nicht. Plötzlich ging das Jägermeister-Ding. Ja, stimmt. Gut, das mit den komischen Stangen, das kriege ich aber auch, glaube ich, in 10 Jahren nicht auf. Es fehlt ein bisschen die Zeit. Es fehlt die Zeit, ja, natürlich. Genau. Man muss sich Zeit nehmen, letztendlich ist hier so viel in einem Raum jetzt gerade. Und wenn man sich Zeit nimmt, den als Tagescash einplant, daneben noch eine Eisdiele und dann läuft es. Und jetzt, ich unterschreibe es nochmal, ich bin der an den Dingern rummeckert, weil mir die vielen zu kompliziert sind. Du bist die verteidigt hat. Ja. Das heißt, Lydia ist weder doof, noch hat sie auf die Dosen rumgehackt. Das möchte ich nochmal festhalten. Danke. Ja. Danke. Bist du zufrieden? Jetzt bin ich soll ich das wohl noch ein paar, ich kann das noch ein paar Mal sagen, wir haben, das ist ja ein Podcast, der kann Stunden laufen. Oh nein. Nein, außerdem haben wir ja ein paar aufgeklärt. Die einfach, ich sage, ich habe doch keine Probleme. Ich bin auch nur für diese einfachen gut. Wenn ich sowas da machen soll, dann nehme ich mir irgendwelche Leute mit. Ich wühle, ich krabbel hoch und hole das runter und mache alles, aber aufmachen muss die wer anders. Das bin nicht ich für geeignet. Es sei denn, die haben Schrauben. Kreuzschlitz oder so, alles was mit dem Laserman aufgeht, das kann ich auch. Jetzt fängt der Hund auch gerade wieder an der Bank an. Der Hund geht wieder an. Jetzt darf ich stoppen mal. Ich hab das ja, also ich erwähne es nochmal, du hast ihn verteidigt. Dass ich alle Cash-Owner sich wirklich Mühe gegeben haben. Ja. Das ist du liebst sie alle. Ich lieb sie alle und Nur ich habe mit den Dosen so meine Probleme. Okay. Gott. Mach mal lauter, das ist gut. Ach, guck mal, mit Video. So, was haben wir jetzt? Sehr professionell wirkt das. Mit Beamer auf Leitband, das ist cool. Also die Siegerehrung kommt auf jeden Fall in einer Stunde circa. 20 Minuten, Urkunden werden geschrieben. So langsam wird auch klarer, warum die alle herkommen. Das ist schon ein großer Spaß für alle. Man verbringt gemeinsam mit 18 Teams hier einen schönen Tag. Sind ja schon alleine 90 Teilnehmer, 15 Fünfer-Teams, 18 Teams sind. Und man baut Dosen, die nicht unbedingt was mit Geocaching zu tun haben müssen, die auch gar nicht gehen würden oder überleben würden zum Teil. Und hat dann viel Spaß, bei die zu lösen. Also ich kann das jetzt schon mehr nachvollziehen als vorher, wo ich so mittendrin bin und mir die Leute angucke und wie sie darauf reagieren und was sie machen. Und ich würde sagen, diese Veranstaltung lohnt sich. Ich würde sie nicht als GC-Meisterschaft sehen, sondern als großes Happening mit GC-ähnlichen Spielchen. Die Dosen, wie gesagt, sind, halte ich nicht für unbedingt alle praxistauglich. Ich bin mal gespannt, wie die sich entwickeln. Die werde ich mir mal alle auf Wort schieben. Und dann mal gucken. Oh, jetzt. Himmelblau. Dann werde ich mal gucken, wie lange die Dosen so überleben. Bin ich für mich interessiert dran. Also mein Geschmack ist es nicht, aber ich bin nicht die Cash-Polizei und finde das völlig okay, dass die auch gepublished werden. Da steckt echt Arbeit und Kreativität drin. Das waren schon zum Teil großartige Dosen, die ich da begossen habe. Auch wenn nicht alle funktionierten. Lydia und ich haben ja nachher noch mal ein, zwei aufgekriegt oder andere beim Aufmachen zugucken können. Funktionierten dann letztlich so gut wie alle, aber die sind schon echt anspruchsvoll. Aber wer darauf steht, der wird hier mehr als gut bedient. Von daher sehe ich das schon fast positiv, denn diese GC-Stadtmeisterschaft, wie soll ich sagen, erzeugt ja schon Kreativität. Das heißt, sie sorgt ja echt dafür, dass die Leute sich wirklich, wirklich was überlegen und tolle Ideen für tolle Dosen entstehen. Also ohne Wenn und Aber. Wie gesagt, mein Geschmack ist überhaupt nicht, aber das ist dabei ja nicht das Entscheidende. Also wenn der Gründel sagt, ich muss anmachen, dann mache ich natürlich an. Wenn der Gründel sagt, ich muss anmachen, dann mache ich natürlich an. Ja? Dann sehen meine Augen. Ich weiß immer nicht, welche Lüneburg. Ich muss jetzt mal gucken, wer dabei ist. Lüneburg? Aber ich gehe da stiften. Team Hildesheim? Wenn ich jetzt hier stände oder säße. Team Hildesheim war Vierte, ne? Ja. Ich würde mich da lesen auf so ein Plakat. Geh mehrmals stiften. Jetzt kommt bevor wir jetzt der dritte Platz. In Top 3 kommt, mit dem Treppchen und ich mich hier in dem Kabel verfangen habe. Lüneburg hat ja zwei Teams. Bedanke ich mich erstmal, oder muss ich einmal sagen? Nee, es hat sich nur eins qualifiziert, glaube ich. Wir sind hier vorne und sind hier voll und wir denken, oh Gott, habt ihr bald auf? Und ich hab Durst, ich will Bier, ich habe Hunger, ich will Grill. Ich entertain euch hier nur. Ich weiß das auch nur, weil der Bauer von dem Cache, der drin steht, den haben wir vor kurzem zu diesem Cache-Plan Podcast. Da habe ich den schon gesehen. Bin ich jetzt Dritter? Was wir eigenständig organisiert haben und das herausgehalten haben, ohne die geht das nicht. Also ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Och, jetzt kommen wieder Sponsorenwerbung. Ja. Mein Gefühl ist, wir fühlen uns wohl. Tolle Geschichte. Vielen Dank. Wir fühlen uns alle wohl. Ach, jetzt habe ich das Handy wieder an. Wenn ihr das Pokal nach Hause nimmt, ich kann euch nur über mein PS. Lade ganz viel einfach ein. Ich hab sie ganz so lieb. Dann wird das eine tolle Sache. Wo fahren wir? Fahren wir da? Ich bin mir da noch gar nicht sicher. Oh, Junge, du komm, ey. Mein Akku ist bald alle. Wahrscheinlich haben wir irgendjemanden vergessen. Ich sag mal vorsichtig, er hört sich aber auch gerne reden. Also wir danken allen. Ne? Ja. Also wir können es euch gut stellen, wieder schneller. Ja? Aber ich spiele den, dann haben wir den, ich sag mal, das wird wohl Tobi 1 heißen, Tobi 1. Ja, auch, glaube ich. Tobi Römer, Mysterious, Honey U66, Primus 57, Nikas, Rudel, Kleider, Hansabach, Elfie. Ach, jetzt kommen die Helfer, Mensch. Nee, ein recht perfektes Event und dazu noch so geiles Wetter. 2, Trennet 9. Ich muss den Gründer nochmal erwähnen, allein durch den Stuhl hier, oder ob das auf Marius ist, egal. Ich sitze hier so schön bequem, dass meine Füße entspannen, das ist herrlich. Ich gucke mir das Ganze von hinten an. So, jetzt. Ja, kommt. Du ehrlich, raus damit. Wollt ihr gewinnen? Oh Mann, halt doch mal und mach mal. Ja, nein, tut ja nicht, ja oder nein? Nein! Wir wollen nicht gewinnen. Der Lüneburg ist auf jeden Fall nicht auf dem Rücken, oder? Was, Lügenpresse oder was rufen wir da? Gelaufen. Wir nehmen halt neben Bier und auch so kleine Umschläge nehmen. 500 Euro Scheine sollen abgeschafft werden. Wirst du vielleicht irgendwann nicht mehr los? Kannst du auch zu uns geben. Der bezahlt für so 10 Euro. Ich hab's schon vorweggenommen. Also, ihr seid nicht auf dem Dritten. Wie ist es bei euch was? Ist gute Einstellung. Ne? Da kommt ihr her und sagt: Okay, Leistung abrufen, kannst du runterfahren. Fahr mal nach Hause. Das ist die Einstellung, mit der man so eine Meisterschaft gewinnt. Das ist mir auch zweimal getreten, wie gesagt, wir wollen hinfahren, wir haben Spaß. Also, einen schönen Abend. Wer sich fragt, warum der Podcast so lange dauert, ich meine, mir liegt es nicht. Raus kam Platz 3. Ach, Mensch. 5581 Punkte an die Unorthodoxen. An die was? An die Unorthodoxen? Wo kommen die denn her? Aber ist ja auch keine Städtemeisterschaft mehr, ne? Ist ja jetzt GC-Meisterschaft, da ist das ja dann nicht mehr. Münster. Münster? Münster, die Reine und so. Naja, mittlerweile ist ja auch eigentlich nicht mehr Stadtmeisterschaft, von daher ist es ja auch wirklich nicht mehr so wichtig, dass man einen Stadtnamen hat, das kriegt gar nicht gut so. Aber wenn du das dann ausrichtest, als Gewinner, ja, okay, klar, ja. Ja, stimmt. Wobei ich sagen muss, nachdem ich mir das jetzt den ganzen Tag angeguckt habe, habe ich jetzt so annähernd verstanden, was, warum die diese Stadtmeisterschaft machen oder GC-Meisterschaft, wie sie jetzt heißt. Mit Cash hat das für mich immer noch wenig zu tun, aber als großes Happening und ein schönes Event ist das auf jeden Fall, muss ich ehrlich sagen. Also das ist einfach ein großes Spiel. Spiel ohne Grenze will ich es eher nennen. Davon hat das was. Und es hat ja positiven Effekt. Ich meine, die Caches, die hier drin stehen, mögen ja nicht alle praxistauglich sein, aber es sind ja absolut geniale Ideen, die man zumindest teilweise umsetzen kann. Ja, ja, ja, ja, ja. Ich finde das fast schöner als ein Mega-Event hier, muss ich ehrlich sagen. Weil es noch internationaler fast ist. Nicht international, nationaler, also komplett verteilt. Wir wussten jetzt nicht, ist das noch 5, ist das 5,5, ist es kurz vor 6? Ist es eben vor 5 oder nach 5? Also auf jeden Fall ist es mehr als 5, aber wir lassen das mal so durchgehen. Ne? Ja, wer kommt denn jetzt? Ich krieg gar nicht mehr. Ist das jetzt Platz 1? Weil da mal 1 steht schon auf der Wand. Jetzt kommt 2 und 1 gleichzeitig. Höchstens noch eine halbe Stunde in etwa, oder? Vielleicht. Er redet echt gerne, ne? Ich kenne ihn ja nicht, aber. 9000 mehr. Das ist Platz 3. 9000 mehr. Ach ja, Lüneburg wäre ja dicht, Mensch. Ist ja schön, ne? Also freut mich auch. Das ist noch ein bisschen mehr gezeigt in den zwei Teams, die da rumstehen, ne? Momentan. Leichtes Tippeln, rechts und links. Die ganz locker da drüben, ne? Das wäre ja mal cool, ja. Also das Event muss ich dir ganz ehrlich sagen, wie gesagt, auch wenn ich von den Cash sehe, finde ich trotzdem, das gefällt mir. Auch diese Aufmachung und diese Spiele, das ist schon ganz cool. Das ist doch meine Meisterschaft, habe ich gewonnen. Kommt zum Ende oder so, ne? Und man sieht so lauter aufgeregte Teams, hat auch irgendwie was so. Ja, es bringt aber auch eine ganz eigene Atmosphäre so durch hier. Ja, das stimmt, die lange dabei sind, ne, ja. Platz 2, 5600 Punkte. Jetzt wird spannend. Ah, ich habe ja mein Handy. Ich habe sowieso, glaube ich, Einstrahlung. Hat hier einer ein iPhone? Nee. Dann habe ich auch gepiept. Was jetzt? Gleichstand. Wer ist denn das? Lüneburg und? Die anderen kenne ich gar nicht. Es ist komplett wasserdicht, ne? Das Regelwerk nochmal gecheckt, was das Regelwerk dazu sagt. Das Regelwerk sagt auf jeden Fall, es geht gar nicht, dass zwei Teams gleichzeitig Meister sind. Wir wüssten nicht, wo wir hinfahren sollen. Ne? Viele von einem Team die Koordinator, von dem anderen Team die. Ja, wo willst du denn hin? Na, OBL, das Brettenteam. Ah, das weiß ich gar nicht, wo das hier geht, dass wir dann zu Brettens fahren können. Nee, glaube ich nicht. Also, irgendwie müssen wir das jetzt unter euch ausfighten und Schlägerei. Cool. Das hast du gut gesagt. Falls ich jetzt der eine oder andere fragen sollte, wonach hat er das entschieden? Ich hatte das vorhin ja erwähnt, mit dem Bier und den Umschlägen. Ne? Man kann sich da freikaufen in so einem Fall. Wir haben ganz einfach, ich glaube, wir haben es auch irgendwo geschrieben. Wir haben es auch geschrieben. Wir haben gesagt, wenn so ein unwahrscheinlicher Zustand eintritt, dass Punktgleichheit herrscht, werden wir das Team gewinnen lassen, was die meisten Caches mit voller Punktzahl absolviert hat. Und das ist halt mit 5 Caches in voller Punktzahl absolviert, das Team aus Lüneburg. Außerdem, noch ganz schnell, bevor wir jetzt alle wieder an den Bierladen hier, gibt es da so eine Theorie, die sich jedes Jahr wieder bestätigt. Diejenigen, die den Bierwagen abends zumachen, also die um 2:30, um 3:30, 3:15 immer noch am Bierwagen abhängen und ein Absagebier nach dem anderen trinken und kein Ende finden, die gewinnen. Das ist bei uns so gewesen, das ist bei Hildesheim so gewesen, das können alle bestätigen. Das ist bei den Unorthodoxen so gewesen. Immer wer am Bierwagen bis zum Schluss abhängt, der gewinnt. Also das nächste Mal in Lüneburg. Also, ja, Zeit für ein kleines Fazit, denke ich mal. Es ging gestern noch bis so 11:45 oder so, also lange. Und als ich dann ging, saß da lange unter anderem am Ende bei Team Wiesbaden, weil ich die Kirsten Hagedorn lange unterhalten habe, weil wir uns lange unterhalten haben, so ist richtig, sah es immer noch nicht so aus, als wenn das bald zu Ende wäre. Also das ist schon mal die erste Erkenntnis. Ein Event, wo Leute mit Durchhaltevermögen sitzen, muss man schon sagen. Ja, womit fangen wir an? Mit dem Event selber, glaube ich. Nur ein bisschen trennen statt Meisterschaft und das Event an sich. Event war schlicht perfekt. Die Helfer an der richtigen Stelle, egal was man wollte, was man machte, was man tat, immer war einer da, konnte helfen, falls man Hilfe brauchte. Und gleichzeitig war die Orga völlig unauffällig, so dass man da gar nichts von sah. Also habt ihr klasse gemacht, Jungs. Das war wirklich perfekt. Was gab's noch? Wie gesagt, das war das Event. Auch das Event selber, die Leute. Ich glaube, das würde ich wieder besuchen. Und zwar würde ich das nicht als Geocaching sehen, sondern eher so als Spiel ohne Grenzen. Und zwar deswegen, da wird ja letztendlich gegeneinander gearbeitet, nicht gegeneinander ist falsch, sondern es ist ja schon eine Konkurrenz da, man versucht die Caches ja alle zu schaffen und wer der Beste ist, gewinnt, also es ist ja ein Wettbewerbsgedanke drin und für mich ist Geocaching halt mit Wettbewerb schwer zu vereinbaren, deswegen würde ich eher sagen, geiles Geocaching-Event mit Spiele ohne Grenzen, das heißt die Teams ziehen los und vergleichen sich in verschiedenen Varianten von allen möglichen Dingen. Da kann man jetzt irgendwie das Label Geocaching raufsetzen, das kann man eh auf alles, aber eigentlich sind das ganz besondere Sachen, die ja gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind und also von daher schon sehr speziell für dieses Event gemacht wurden. Das ist jetzt aber überhaupt keine Kritik oder so, sondern eher mehr so ein Einordnen. Dann die Stadtmeisterschaft selber, teilen wir mal vielleicht auf, den Anfang, den haben wir ja hier lange, lange drauf, in 50 Minuten. Da muss man mal als erstes, glaube ich, den Tobi und die Mysteriös loben. Wir haben lange nicht alle Dosen aufgekriegt, was aber nicht daran liegt, dass die beiden jetzt unfähig wären oder nicht aufgepasst hätten, als sie die gemacht haben oder ich sie so aufgehalten oder irgendwas, sondern das sind einfach Dosen, die öffnet man nicht in 5 Minuten. Die waren alle komplett was Besonderes. 2 hingen, glaube ich, sogar fest an der Steckdose. Also die sind nicht so, wie sie da stehen, nun nicht alle für die freie Wildbahn gemacht. Da, für mich stellt sich eh die Frage, was ist davon noch als Geocache wirklich umsetzbar? Aber das finde ich gar nicht wichtig oder schlimm oder so, sondern ich sehe die Meisterschaft jetzt mit anderen Augen, muss ich sagen. Also erstmal hat sie mir wirklich gefallen, weil diesen Flair, der sich ergab, weil da einfach 18 abgekämpfte Teams dann reinkamen und die waren alle noch aufgeregt und auch ein bisschen überdreht manche oder manche ganz kaputt und also es ergab sich so eine ganz eigene Atmosphäre, die echt schön war. Aus meiner Sicht jedenfalls als Gast. Und man merkte, natürlich sind da auch Ehrgeizige zwischen und einige haben sich auch mal geärgert, dass sie hier oder da einen Punkt nicht bekommen haben oder. Das ist alles gar keine Frage. Das ist aber auch, wäre auch unnormal, wenn nicht. Trotzdem insgesamt ergab sich für mich der Eindruck, das ist einfach ein großes Happening und es ist scheißegal, wie viel da man wird. Ich glaube, das einzig Wichtige war, nicht Platz 1 zu machen, sondern nicht unbedingt der Allerletzte zu werden. Aber selbst das wurde doch mit Humor genommen. Also, man merkt, dass das zwar ein Wettbewerb eigentlich ist, aber nicht so wirklich als Wettbewerb gelebt wird. Also, auch da war das relativ perfekt. Ich würde es trotzdem nicht machen. Ich hätte kein Interesse an diesen Sachen, an diesen Stationen, die durchlaufen werden. Aber das ist einfach Geschmackssache. Aber ich kann jetzt mittlerweile echt nachvollziehen, warum man das macht. Ganz klar, Punkt. So, bleiben die Dosen selber. Wie gesagt, muss ich mich echt nochmal bei Tobi und Miss Kuriös bedanken, die nun gar nicht in den Podcast wollte und die auch, glaube ich, nachdem wir fertig waren, immer nochmal fragt, ob wir es nicht doch lieber löschen wollt. Nein, Lydia, das löschen wir nicht. Denn du hast das echt gut gemacht. Ich brauche ja keinen, der mir glatt gebügelt, ohne jeden Fehler sagt, was wie geht. Das ist langweilig, glaube ich. Zumindest für unsere Hörer. Die wollen lebend live hören. Und das haben wir gestern, glaube ich, gar nicht schlecht gemacht. Die Dosen nochmal, die würde ich, wie gesagt, auch nicht mal als... Also ich würde die jetzt einfach anders sehen. Nicht als Geocache, sondern als Ideensammlung für Geocache. Das heißt, da stand zum Beispiel jetzt das Fahrrad mit 8 Stationen. Das fände ich in der Version, wie es da steht, als Geocache schlecht. Also mir würde es gar nicht gefallen, aber das ist jetzt auch sowieso Geschmackssache. Da wollen wir jetzt endlich mal von ab, weil ich bin da nicht der Papst, der das vorschreibt. Für mich sind Rätsel eh nichts. Aber das heißt ja nicht, dass die schlecht sind. Im Gegenteil. Und dieses Fahrrad zum Beispiel war voller genialer Ideen. Genau wie Miss Kuriös und Tobi das auch schon sagten. Das ist schon faszinierend, was da für Arbeit in die Ideen reingeflossen sind. Und das kannst du aber nicht irgendwo hinstellen, weil das würde die Leute irgendwann frustrieren, weil diese 8 Stationen einfach zu schwer sind. Also da wird es ja Stunden stehen. Das finde ich immer, das ist zu viel des Guten. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ein einziger genialer Ideenträger. Und das Fahrrad ist da für mich so synonym für auch alle anderen, die da standen. Also vom ich sag mal, das Einfachste war noch dieses Insektenhaus, wo man letztendlich nur erkennen musste, dass ein Fach gar kein Fach war, sondern aus mit Klettverschluss fest und den abziehen. Aber selbst das war schon klasse, weil für den Jubi, der steht da eine Weile vor, bis er das sieht, bis zum Feuerlöscher, bis zu allem. Da war nicht ein Ausfall im eigentlichen Sinne zwischen. Dass da auch teilweise nicht funktionierten, ja, das weiß ich nicht, ob das wirklich an den Caches lag oder an uns. Das kann ich echt schlecht sagen, weil später sind eigentlich noch fast alle aufgemacht worden, so nach und nach. Das bei manchen dauert es halt lange, da mussten wirklich 10 Teams ran, bis es endlich klappte. Aber bei so, wie gesagt, wenn ich sie nicht als Caches sehe, sondern eher so als Ideenträger, dann ist das ja auch völlig okay so. Also ich will das jetzt auch nicht alles weichspülen, ganz im Gegenteil. Ich finde es immer noch schwierig, beim Geocachen mit sowas wie einer Meisterschaft zu arbeiten. Sehe die aber, wie gesagt, immer noch jetzt in anderen Augen, also nicht mehr so wortwörtlich. Genauso sehe ich diese Caches zum Teil halt schwierig an. Da ist mir zu viel Elektronik drin oder auch zu viel Ideen. Selbst die mechanischen waren zum Teil, also ich fand sie nicht wirklich lösbar. Es sei denn, man hat schon detailliertes Wissen, wie es geht. Aber wie gesagt, insgesamt, wenn ich das von der Warte Ideenträger aus sehe, schon ziemlich genial. Wer also echt mal Ideen für Caches sucht, ja, der sollte sich wirklich die eingereichten Caches, das sind ja eingereichte Teile, über die dann praktisch die Qualifizierung läuft. Das sind ja auch keine Caches, die sofort draußen liegen. Und auch, wenn ich das so richtig verstanden habe, die ganzen Owner, dann werden manche Caches davon veröffentlicht, manche nicht. Scheißegal. Die kann man sich angucken, da kann man geniale Ideen sehen. Also das ist das Positive, was ich auch an dieser Meisterschaft ziehe, warum ich sie mittlerweile tatsächlich auch mal sinnvoll einordnen würde für mich jetzt. Dass sie einfach ein unheimliches Ideenpotenzial hat. Also wie gesagt, das wäre eher die Schiene, in der ich das sehen würde. Dass da gute, richtig, richtig gute Ideen hintersetzen. Ja. Wie gesagt, soll gar kein Weichgespül sein. Wir werden so bleiben, wie wir sind. Also wenn uns irgendwas nicht gefällt, dann werden wir auch weiter so berichten. Aber hier bin ich einfach, kann ich sagen, schlicht davon überzeugt worden, dass das durchaus seinen Sinn hat. Vielleicht sehen das auch andere anders. Also vielleicht sagen sie jetzt auch, das ist Quatsch, das ist und bleibt ein Wettbewerb. Oder sie sagen, nein, das Wichtigste ist, dass wir da Spaß mit den unterwegs haben. Wie auch immer, das kann ja auch jeder sehen, wie er möchte. Ich möchte nur für mich sagen, oder für mich den Schluss gezogen, finde ich gut. Hat mich dann am Ende tatsächlich auch echt gefreut, dass Team Lüneburg gewonnen hat. Nicht, weil ich die kennen würde oder irgendwie fördern würde oder sonst irgendwas. Das können die, die werden auch ohne mich gut leben. Sondern einfach, weil ich gedacht habe, Mann, dann kannst du wenigstens nächstes Jahr da auch wieder hin. Und das werde ich tun. Ich finde, dass sich das lohnt. Ja. Okay. Genug erzählt. Hannover. Stadtmeisterschaft. Nee, heißt ja jetzt GC-Meisterschaft. Für meinen Geschmack nahezu perfekt. Also sowohl das Event, die Organisation, die Stimmung. Ja, einfach alles. Wie gesagt, ich werde skeptisch bei manchen Dingen bleiben, aber ja, hat mich doch recht gut überzeugt. Und dann nochmal der immer viel zu ängstlichen Lydia. Du hast es gut gemacht. Und keiner wird böse sein, denn du hast diese Caches verteidigt, wenn ich sie kritisiert habe. Also glaub mir, dir wird keiner irgendwas übel nehmen. Ja, dann verabschiede ich mich hier aus Hannover. Und ja, nächster Podcast kommt auch irgendwann. Werden wir sehen. Bis dann.